If you turn with me to Matthew chapter 5, we'll continue from last week. Und wenn ihr mit mir das Matthäus-Evangelium Kapitel 5 aufschlagt, können wir von letzter Woche fortfahren. Before we begin tonight, we want to show you a little clip on a video. Bevor wir anfangen, möchten wir euch einen kleinen Film zeigen. Last week we talked about displaced anger. Und wir haben letzte Woche über Ärger, der fehl am Platz ist, gesprochen. What's the word? Unangebrachten Ärger. Yeah. So this is a kind of a funny clip to show you, to illustrate displaced anger. Also das ist ein, so, Gerald, can you turn the first two ein kleiner Videoclip, um zu zeigen, was eben fehl angebrachter Ärger bedeuten kann. So, what did you see there? Also was habt ihr da gesehen? Two people who were not actually angry at each other. Also zwei Leute, die eigentlich nicht wütend aufeinander sind. But became each other. The other person became the object of displaced anger. Sondern die andere Person wurde das Objekt von unangebrachtem Ärger. And then you kind of noticed that they both enjoyed it. Und sie haben es eigentlich beide genossen. Right. So I want to turn to Matthew chapter 5 today, and we'll continue from last week. Also wir wollen am Matthäus Kapitel 5 aufschlagen und dort fortfahren, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Okay. Let's pray. Wir wollen beten. Father, bless these words, we pray. Vater, segne diese Worte. In Jesus' name. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, let's read from verse 21 from last week. Wir lesen von Vers 21 an. You have heard that the ancients were told, you shall not commit murder. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Whoever commits murder shall be liable to the court. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. But I say to you that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Whoever shall say to his brother, Raca, wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, shall be guilty before the Supreme Court. Der ist des Hohen Rats schuldig. Whoever shall say, you fool, wer aber sagt, du Narr, shall be guilty enough to go into the lake of fire. Der ist des höllischen Feuers schuldig. That's the word Gehenna. Das Wort Gehenna. That's Revelations 20. Also wie in Offenbarung 20, verses 11 through 15, in den Versen 11 bis 15. And that is final damnation. Das ist also die endgültige Vernichtung. And last week we talked about Ephesians 4, verse 26. Letzte Woche haben wir auch über Epheser 4, Vers 26 gesprochen. Be angry, but don't sin. Zürnt, aber sündigt nicht. It's okay to be angry. Es ist in Ordnung, wenn man ärgerlich there are ist. Times that we should be angry. Es gibt da sogar Zeiten, wo wir ärgerlich sein sollten. Es gibt Momente, wo wir, wenn wir nicht zürnen würden, dann wäre das eine Sünde. When there's injustice, we should be angry at this. Wenn es Ungerechtigkeit gibt, sollen wir darüber zornig sein. But it says, be angry and don't sin. Aber es heißt da, wenn ihr zürnt, sündigt nicht. Don't let the sun go down upon your wrath. Und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. And I mentioned how Andy Stanley brings out this point. Und ich habe erwähnt, wie Andy Stanley diesen einen Gedanken hervorbringt. He's a preacher from Atlanta, Georgia. Und er ist aus Atlanta, ein Prediger. And he says that it's don't let your anger move from season to season. Und er hat eben den Gedanken gebracht, dass der Ärger nicht von einem Lebensabschnitt in den nächsten mitgenommen werden soll. Oder auch von einer Person auf die andere Person from übertragen one situation wird. To another. Von einer Situation in eine andere. Meaning don't displace your anger. Das heißt also, nimm nicht den Ärger aus seiner ursprünglichen Umgebung heraus. Because it's sin. Weil das eine Sünde ist. Now let's continue verse 23. Und wir fahren in Vers 23 fort. If therefore, let's pray first. Father, bless these words. Vater, segne diese Worte. We ask, das bitten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. If therefore you are presenting your offering at the altar. Wenn ihr nun euer Opfer darbringt auf dem Altar. Right, you're coming to church and you're before the Lord. Also man ist in der Gemeinde vor dem Herrn. And you want to give your offering before God. Und man möchte seine Gabe, sein Opfer as Gott geben. Part of your worship. Als Teil deines Gottesdienstes. And it's interesting that he would use this illustration. Da ist es eben interessant, dass er genau das als Illustration verwendet. Und nicht sagt, naja, wenn du in der Gemeinde bist und Gott lobst mit deinen Händen erhoben, But he brings out a very important part of worship. Sondern er bringt hier einen sehr besonderen Teil des Gottesdienstes. If you are presenting your offering to the Lord. Wenn du also deine Gabe dem Herrn offenbarst. This could easily represent a very serious part of worship. Das könnte also sehr leicht ein sehr wichtiger Teil des Gottesdienstes sein. If you are in the act of the most selfless part of worship, wenn du so genau in dem Moment deiner Anbetung bist, wo du am selbstlosesten bist, where you are offering to the Lord, wo du dem Herrn etwas gibst, of your own substance, etwas, was von dir selbst kommt. Now watch this. And there remember that your brother has something against you. Und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Now what does it not say? Was steht da nicht? It doesn't say that you remember that you have something against your brother. Da steht also nicht, dass dir einfällt, dass du etwas ein Problem mit deinem Bruder hast. This is normal. Das wäre normal. This is the thing that we easily remember. Das sind die Dinge, an die wir leicht denken. This person did this to me. Diese Person hat mir jenes angetan. But here it says, aber hier steht's anders, that your brother has ought against you. Dass nämlich dein Bruder etwas gegen dich hat. And this continues from the subject of anger. Und das ist die Fortführung aus dem Thema des Ärgers. And it very easily fits into displaced anger. Und das passt auch sehr gut in diesen deplatzierten Ärger hinein. Because I can remember, weil ich mich hier erinnern kann, you can very easily remember when you displace anger towards someone. Man kann sich also sehr leicht daran erinnern, wenn man seinen Ärger deplatzierterweise auf jemand anderen angewendet hat. It's not easy to remember when you sat in someone's seat. Also es ist also nicht schwer, also es ist schwer zu. It's not. Es ist noch. Es ist nicht schwer, sich daran zu erinnern, wenn ich zum Beispiel. It's not easy to remember. Es ist nicht leicht, sich daran zu erinnern. If I sat in someone's seat, wenn ich die Stelle eines anderen eingenommen I don't habe. Know I offended the person. Oder einen Sessel im Gottesdienst. Ich weiß gar nicht, dass ich die Person verärgert habe. Most of our offenses we do, we don't even know we did them. Die meisten Anstöße, die wir liefern, wir sind uns deren gar nicht bewusst. I didn't say hi to someone. Ich habe jemanden nicht gegrüßt. I was busy and it looked like I ignored the person. Ich war gerade beschäftigt und es sah so aus, als hätte ich sie ignoriert. I was pressured and I was unkind. Ich war unter Druck und unfreundlich. I was impatient. Oder ungeduldig. I offended someone. Ich habe jemanden irgendwie beleidigt. I don't know. Und ich bin mir dessen nicht bewusst. I'm offering my gift at the altar. Ich bringe jetzt meine Gabe vor dem Altar. These things don't come to mind. Und diese Dinge fallen mir nicht ein. But the thing that can easily come to mind. Aber die Sache, die einem leicht einfällt, is when I exploded on somebody. Ist die, wenn ich jemanden, also vor jemanden förmlich explodiert bin. When I express my anger towards someone. Wenn ich meinen Ärger ausgedrückt habe. That is very, very easy to remember. Das merke ich mir sehr gut. And that I offended that person. Und dass ich diese Person also wirklich attackiert habe. And if I'm at the altar and this comes to mind. Und wenn ich jetzt vor dem Altar stehe und mit dieser Sache wieder einfällt, dass ich Ärger an jemanden ausgelassen habe und das war nicht gerechtfertigt. Remember two things we said. Da gab es eben zwei Dinge, die wir erwähnt haben. Number one, it has nothing to do with that person. Erstens, es hatte gar nichts mit dieser Person zu tun. Or it has a little bit to do with the person. Oder es hatte ein wenig mit der Person zu tun. But the amount of anger that I released, aber die Menge an Ärger, die ich da losgelassen habe, totally unjustifiable. War eben total ungerechtfertigt. They are both sin. Beides ist Sünde. Now listen to something one scholar said. Und ein Schriftgelehrter hat Folgendes gesagt. This kind of anger, diese Art von Ärger, is so evil. Ist so böse. And God judges it so certainly. Und Gott wird das so sicher richten. That we must do all in order to put it to an end. Dass wir alles in Bewegung setzen müssen, um dem ein Ende zu setzen. It is so evil. Es ist so böse. And God judges it so certainly. Und Gott wird es also so sicher richten. That we must do all in our power to put it to an end. Dass wir alles in unserer Macht Stehende tun müssen, um das zu beenden. Now watch how serious this gets. Und schaut mal, wie ernst das weitergeht. Vers 24. Leave your offering before the altar. So lass dort vor dem Altar deine Gabe. And go your way. Und geh zuerst hin. First be reconciled to your brother. Versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. And then come and present your offering. Und dann komm und opfere deine Gabe. Verse 25. Make friends quickly with your opponent. Vertrage dich mit deinem Gegner. at law while you are with him on the way. Solange du noch mit ihm auf dem Weg bist. In order that your opponent may not deliver you to the judge. Damit dich der Gegner nicht dem Richter überantworte. And the judge to the officer. Und der Richter dem Gerichtsdiener. And you be thrown into prison. Und du ins Gefängnis geworfen werdest. Truly I say to you. Wahrlich, ich sage you euch. You shall not come out of there until you have paid the last cent. Du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. This is so serious. Und das ist so ernst. That the Lord is saying that this kind of a sin can put you in eternal separation from God. Dass der Herr sagt, also diese Art von Sünde kann dich in eine ewige Trennung von Gott versetzen. This kind of displaced anger. Dieser Ärger, der eben nicht angebracht I mean, ist. Is so unjust. Das ist so ungerecht. I'm mad at my father for the way he beat me or something when I was a child. Bin auf meinen Vater wütend, vielleicht weil mich als Kind geschlagen and hat. And everybody I meet in all my life suffers. I punish them because of what my father did to me. Und jedem, dem ich in meinem Leben begegne, der leidet darunter. Ich bestrafe sie dafür, für das, was mein Vater mir angetan hat. I punish the people in the store. Ich bestrafe die Leute im Geschäft. At work. Oder an meiner Arbeit. In school. In der Schule. When I play sports. Wenn ich Sport betreibe. In the family. Oder in der Familie. I punish my wife. Ich bestrafe meine Frau dafür. I punish my children. Und meine Kinder. I punish everyone around me. Ich bestrafe jeden, der um mich ist. And this is such an evil sin. Und das ist so eine bösartige Sünde. That Jesus would say, this is on the level of murder. Dass Jesus sagt, das grenzt schon fast an Mord. Now, let's go back for a moment to verse 23. Wir wollen mal zu Vers 23 zurückgehen. 24. Leave your offering there before the altar. Lass dort vor dem Altar deine Gabe liegen. Go your way. Geh zuerst hin. First be reconciled to your brother. Versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Then come and present your offering. Und dann komm und opfere deine Gabe. Now, in the Greek it says agree. Im Griechischen heißt es stimme überein. Verse 25. Agree with your opponent at law. Also stimme überein, vertrage dich mit deinem Gegner in einer juristischen Sache. It's agree with your opponent at law. You are in a courtroom now. Also das ist ein Gerichtsterminus. Du bist in einem Gerichtssaal. Man geht zu Gericht. And this Greek word is eunoe or nous. It comes from the word nous, mind. Also das kommt von dem griechischen Wort nous, der Verstand. Yeah. Eu, which means good. Und eu heißt eben gut. And noa or noe. Und noe, which also is mind. Ist der Gedanken, be of good mind with your opponent at law. Das heißt, sei guter Gedanken mit deinem Gegner vor Gericht. Now, before we go into be of good mind, who is the opponent at law here? Bevor wir jetzt in dieses Verb gehen, wer ist hier der Gegner vor Gericht? Can you find the book of Hosea? Könnt ihr das Buch Hosea finden? I know some of you are new. It's in the Old Testament somewhere before Matthew. Nach Daniel. Kind of not so far. Somewhere between, let's say, Isaiah, Jeremiah, and Matthew. Also you just got to kind of page through and find it. Also irgendwo zwischen Jesaja und Matthäus. Ihr müsst die kleinen Propheten right ein bisschen Daniel. Durchblättern. Gleich nach Daniel. Okay. Now, think about there is a, he said, agree with your opponent. Also er sagt eben, komme überein mit deinem Gegner. Before He gives you over, bevor er dich überliefert, to the judge. Dem Richter. And then the judge gives you over to the officers. Und dann übergibt dich der Richter dem Gerichtsdiener. Now look at verse 4 of Hosea. Chapter 4. Also Hosea 4, Vers 4. Listen to the word of the Lord. This is chapter 4, verse 1. Listen to the word of the Lord, O sons of Israel. 4:1. Höret ihr Israeliten des Herrn Wort. For the Lord has a case against the inhabitants of the land. Denn der Herr hat Ursache zu schelten, die im Lande wohnen. This word case is like a lawsuit. Dieses Wort Ursache ist eben wie ein Gerichtsfall. Because there is no faithfulness or kindness. Denn es ist keine Treue, keine Liebe. Or knowledge of God in the land. Und keine Erkenntnis Gottes im Lande. There is swearing, deception, sondern verfluchen, lügen, murder, morden, stealing, stehlen and adultery. Und Ehebrechen. They employ violence. Diese Dinge haben überhand genommen. So that bloodshed follows bloodshed. Und eine Blutschuld kommt nach der anderen. Therefore the land mourns. Darum wird das Land dürre. Skip to verse 4. Unter Vers 4. Yet no one find fault. Yet let no one find fault and let none offer reproof. Doch soll man niemand schelten noch zurechtweisen. Verse 6. My people are destroyed for lack of knowledge. Vers 6. Mein Volk ist dahin, weil es ohne Erkenntnis ist. Verse 7. The more they multiply, the more they sin against me. Vers 7. Je mehr ihrer werden, desto mehr sündigen sie gegen mich. Verse 10. They shall eat, but not eat enough, but not have enough. 10. Sie werden essen und nicht satt werden. Verse 11. Harlotry, wine and new wine take away the understanding. 11. Hurerei, Wein und Trunk machen toll. Verse 14. I will punish your daughters when they play the harlot. Ich will's auch nicht wehren, wenn eure Töchter zu Huren und eure Bräute zu Ehebrecherinnen werden. Who's the opponent in Matthew chapter 5? Wer ist der Gegner in Matthäus Kapitel 5? Many believe that it's the Holy Spirit. Viele glauben, dass es der Heilige Geist ist. And that the judge here is Jesus. Und dass der Richter Jesus ist. And it fits the text perfectly. Und das passt auch in den Text perfekt hinein. Because if you look at the beginning, denn wenn man sich den Anfang ansieht, if you are angry, you can end up in Gehenna. Dass wenn du zürnst, kannst du in der Hölle enden. Gehenna is this word for the lake of fire. Also Gehenna ist dieses Wort, dieser Feuersee aus der Offenbarung. Now the only one who can put me in the lake of fire is God. Der einzige, der mich in diesen See werfen kann, ist Gott. All judgment has been given to the Son. Alles Gericht wurde dem Sohn übergeben. In John chapter 5 verse 22. Das steht in Johannes 5:22. And if we read the text again and apply this to the Holy Spirit and the Lord. Und wenn wir diesen Text nochmal lesen und es auf den Heiligen Geist und den Herrn anwenden, then we can see how this applies to our lives. Dann sehen wir auch, wie das auf unser Leben anwendbar ist. Because though we are saved, denn obwohl wir gerettet sind, there's still chastisement from a heavenly father. Gibt es immer noch Züchtigung vom himmlischen Vater? And this very much applies to our lives. Und das lässt sich sehr gut auf unser Leben anwenden. Okay, verse 25. Make friends. 25. Vertrage dich. Or agree with your opponent quickly. Oder komme schnell mit deinem Gegner überein. All right, agree. Also stimme überein. All right, you Noe. Right? Also Eunoe. Well-minded. Also gut gesinnt sein. I mean, it gives the idea of the Holy Spirit convicts me. Das hat diesen Ton von der Heilige Geist hat mich überzeugt. And don't argue with him. Und überzeugt dich und fang nicht an mit ihm zu diskutieren. Don't live in denial. Leb nicht in der Verneinung. Just very cheerfully agree. Sondern freudig sag einfach ja, stimm zu. Be well-minded, be good-minded. Sei guter Gedanken. With your adversary. Mit dem, der dir entgegensteht. And the Holy Spirit is the one who convicts us. Und der Heilige Geist ist der uns überzeugt. Tells us we're wrong. Uns sagt, wo wir falsch liegen. And it's interesting that in Ephesians 4. Und es ist interessant, dass in Epheser Kapitel 4. 4 verses later, after it says, be angry, but don't sin. Nur 4 Verse später, wo steht, wenn ihr zürnt, sündigt nicht. It says, grieve not the Holy Spirit. Heißt es, betrübt nicht den Heiligen Geist. So the Holy Spirit's job is to convict us of sin. Also die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, uns von Sünde zu überführen. In John chapter 16. Und Johannes Kapitel 16. In Colossians chapter 3. Und auch im Kolosser Kapitel 3. Verse 15. Vers 15. The Holy Spirit is the referee of the soul. Der Heilige Geist ist der Schiedsrichter der Seele. And when we do something that grieves God or conscience, und wenn wir etwas tun, was Gott betrübt oder auch unser Gewissen, the Holy Spirit whistles. Dann pfeift der Heilige Geist. Wrong. Falsch. It's not good. Das ist nicht gut. And we hear this inside. We can sense this. Und wir hören diese Stimme im Inneren. Wir nehmen sie wahr. And we can listen to this. Und wir können uns das anhören. And cheerfully agree. Und freudig einstimmen. And say, well, yeah, you're right. Und sagen, ja, du hast recht. I'm not gonna fight you here. Ich werde hier nicht kämpfen. I'm wrong. Ich bin im Unrecht. What can I do from here? Also, was kann ich jetzt tun? See, the worst sin that we can ever commit is denial. Die schlimmste Sünde, die wir je begehen können, ist die Verleugnung. God can work with sins. Gott kann mit Sünde arbeiten. But the sin. Aber die Sünde. The worst sin is that I have no sin. Aber die schlimmste Sünde ist eben zu denken, dass ich sündlos bin. So, watch this. Agree with the Holy Spirit. Also stimmt ein mit dem Heiligen Geist. While you are with him on the way. Während du mit ihm noch unterwegs bist. While we are still alive on the earth, während wir noch hier auf der Erde sind. Agree with the Holy Spirit, sei eins, vertrage dich mit dem Heiligen Geist. Damit dich der Gegner nicht dem Richter überantworte. And the judge to the officer, und der Richter dem Gerichtsdiener. And you be thrown into prison. Und du ins Gefängnis geworfen now watch, werdest. Look at Matthew 18 now. Schaut euch mal Matthäus Kapitel 18 an. And in this story, the God the Father is the judge. In dieser Geschichte ist Gott der Vater der Richter. Where this man is forgiven, wo diesem einen Mann vergeben wird. All of this debt by a certain king. Eine Riesenschuld wird ihm von einem bestimmten König vergeben. He begs the king for mercy, the king forgives him. Er bittet den König um Gnade und der König vergibt ihm. And then this man finds someone who owes him a little bit of money. Und dann findet dieser Mann auf der Straße jemanden, der ihm ein bisschen Geld schuldet. He grabs him by the throat. Und er packt ihn an der Kehle. Starts to choke the man. Fängt an, ihn zu erdrosseln. And throws the man into prison. Und lässt den Mann ins Gefängnis werfen. For a little bit of money. Wegen einer kleinen Summe Geld. Then the king finds out. Dann findet der König das heraus. And the king always finds out. Und der König findet immer alles heraus. Verse 32. Vers 32. Then summoning him, his lord said to him. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm. You wicked slave. Du böser Knecht. I forgave you all the debt because you entreated me. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Should you not also have had mercy on your fellow slave? Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht? Like, shouldn't that have subdued your anger? Hätte das nicht irgendwie deinen Ärger ein bisschen mildern sollen? Whatever you were angry at? Worüber immer du ärgerlich warst? I forgave more than 10 or 15 lifetimes of money you could pay back. Ich habe also das 15-fache, was du in einer Lebensspanne verdienen könntest, vergeben, erlassen. That should have produced in you a heart of mercy. Das hätte eigentlich in dir ein Herz der Barmherzigkeit erzeugen sollen. But what's this anger? Aber warum ist dieser Ärger da? What's this grabbing the guy by the throat? Warum packst du den bei der Kehle? Look what he says to him. Und was sagt er zu ihm? Verse 34. Vers 34. And his Lord moved with anger. Und sein Herr wurde zornig. Now God is angry. Und Gott ist auch zornig. But this is not displaced anger. Aber das ist nicht Zorn, der unangebracht this ist. This is righteous anger. Das ist Zorn, der gerechtfertigt ist. His Lord moved with anger, handed him over to the torturers. Sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern. Until he should repay all that was owed him. Bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Watch this last verse, how powerful this is. Und schaut mal, wie kräftig und wie mächtig dieser letzte Vers ist. So shall my heavenly Father also do to you. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun. If each of you does not forgive his brother from the heart. Wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Das Einzige, was den Ärger aus der Vergangenheit heilen kann, like we mentioned last week, three things Andy Stanley suggested. Also wir haben letzte Woche von drei Dingen gesprochen, die Andy Stanley vorgeschlagen hat. Number one, think about the seasons of the past. Erstens, denk an die vergangenen Zeiten. Think about people that really hurt you. Denk an die Menschen, die dich wirklich verletzt haben. That you really were angry at. Ja, über die du wirklich zornig warst. And ask yourself, und frag dich, do I still expect something from them? Erwarte ich immer noch, dass sie mir entgegenkommen? Do they still owe me something? Schulden sie mir immer noch etwas? Or have I closed the account? Oder habe ich dieses Konto abgeschlossen? Number two, how much do they owe me? Zweitens, wie viel schulden sie mir? My father wasn't there when I was 16. Also, mein Vater war nicht da, als ich 16 my war. Father wasn't at my high school graduation. Und er war nicht beim Abschluss. I'll never be the same. Ich werde nie der gleiche sein. Woe is me. Warum ich? Ich arme. Yeah. You know how many people I've seen with this kind of stuff just here in 21 years? Wisst ihr eigentlich, wie viele Leuten ich schon begegnet bin, die mit solchen Sachen zu tun haben in den letzten 20 Jahren hier? Weißt du, was mein Vater mir angetan hat? You know what my mother did to me? Oder was meine Mutter mir angetan hat? This is the way I am, like why I am like I am. Also ich bin so, weil mir das passiert ist. I can't ist. Change. Ich kann mich nicht verändern. They hurt me. Sie haben mich so verletzt. And now I'm messed up. Und jetzt bin ich wirklich ja, durcheinander. Yeah. Close the account. Dann schließt das Konto. How do I close the account? Wie mache ich einen Kontoabschluss? Forgive them as Christ forgave you. Vergib ihnen, so wie Christus dir vergeben hat. Remember, you will never have to forgive anyone. Denk daran, du wirst nie jemanden vergeben müssen. So sehr vergeben müssen, wie Gott dir schon vergeben hat. God is forgiving us an unbelievable amount of things. Gott vergibt uns eine unglaubliche Menge an things Dingen. That people will never see. Dinge, die Menschen nie sehen werden. Things that were only sin toward God. Dinge, die nur Sünden waren Gott gegenüber. Attitudes and motives of the heart. Also Einstellungen, Motive des Herzens. And God is forgiving everything. Und Gott vergibt all diese Dinge. Cleaning the whole plate. Reinigt den ganzen Teller. And there's this one little speck here, and God says, "Let it go." Und da gibt's diesen einen kleinen Punkt, und Gott sagt, lass den gehen. Close the account. Schließ das Konto ab. Write their name down. Schreib ihren Namen auf. Write down what you think they owe you. Schreib auf, was du denkst, was diese Person dir noch schuldig ist. My father owes me a childhood. Mein Vater schuldet mir eine Kindheit. He was never there. Er war nie da für mich. Owes me a childhood. Ich schreibe also auf, er schuldet mir eine Kindheit. Number three, drittens, close the account. Drittens, schließe das Konto. By saying, I forgive you. Indem du sagst, ich vergebe dir. And I close this account. Und ich schließe dieses Konto. Now look at the warning here. Aber seht euch die Warnung an, die hier ist. I think that we live in an extremely angry world. Ich denke, wir leben in einer sehr zornigen Welt. I was parking today waiting for my brother-in-law to take him to the airport. Ich habe geparkt, ich wollte meinen Schwager zum Flughafen bringen. Walks by and says the most wicked thing to me. Und da geht dieser Typ vorbei und sagt wirklich das Bösartigste zu mir. He had to just a little bit go around my car. Weil er ein bisschen um mein Auto herumgehen musste. And I thought, displaced anger. Und ich habe mir gedacht, das ist deplatzierter Ärger. This guy's not mad at me. Der ist sicher nicht auf mich wütend. Der ist einfach nur auf die Welt zornig. Etwas ist ihm passiert. Er hat das Gefühl, dass jemand ihm etwas schuldig ist. Und jetzt werden alle dafür bezahlen. Und du kannst nicht in den Himmel kommen, wenn das nicht vorher behandelt wurde. Und als Regel kann man sagen, dass jeder, der wiedergeboren ist, in einem großen Rahmen damit umgegangen sind. But for we who are Christians, aber für uns Christen, there can still be undealt with roots of it. Gibt's immer noch kleine Wurzeln von diesen Dingen, die noch da sind. Und sie beeinflussen immer noch unser Leben. Though, as a rule, we say, God, I received your forgiveness, cleanse me. Selbst wenn wir gesagt haben, Gott, ich nehme deine Vergebung an, bitte reinige mich. I'm a sinner. Ich bin ein Sünder. Now, let's say this, I'm a believer. Lord, forgive me, cleanse me. Also, wir sagen jetzt, Herr, ich bin ein Sünder, bitte reinige mich. Come into my life, change me. Komm in mein Leben, verändere mich. And then I'm saved. Und dann bin ich gerettet. And I have an experience with the Holy Spirit. Und ich habe eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist. And his peace floods my heart. Und sein Friede durchfließt mein Herz. Now I can continue like that. Ich kann jetzt so weitergehen. For the rest of my life. Bis zum Ende meines Lebens. Which is what the word, the Greek word, agree says. Und das ist eben dieses griechische Wort übereinstimmen. It says agree. It's a future action that will continue. Es ist eine zukünftige Aktion, die fortgeführt wird. Continue to agree with the Holy Spirit. Also fahre fort, mit dem Heiligen Geist übereinzustimmen. Now I'm saved. Ich bin gerettet. I have peace with God. Ich habe Frieden mit Gott. And then something comes up. Und dann passiert etwas. From the past. Irgendetwas aus der Vergangenheit kommt wieder hoch. Somebody pushes a button. Jemand drückt auf einen meiner Knöpfe. And I'm angry. und ich werde wütend. Somebody shows me pictures of something and I'm angry. Jemand zeigt mir Bilder und ich werde ärgerlich. And then I bring that anger into this season. Und dann nehme ich den Ärger von damals mit ins Heute. Now I have an angry season here. Und jetzt habe ich hier eine ärgerliche Zeit. And I have an angry season there. Und auch eine wütende Zeit in der Zukunft. And now I have an angry marriage. Und jetzt habe ich eine wütende Ehe. And I'm going to be an angry father. Und ich werde auch ein Vater sein voll Zorn. And I'm going to be an angry grandfather. Und auch ein ärgerlicher, zorniger and Großvater. Everybody's going to talk about my anger at my funeral. Und bei meinem Begräbnis reden auch alle über meinen Zorn. And this can happen to the believer. Das kann dem Gläubigen passieren. Now, two applications. Und es gibt hier zwei Anwendungen. Number one, I'm not saved. Erstens, ich bin nicht gerettet. Because I've never received forgiveness. Weil ich Vergebung noch nie angenommen habe. Number two, I am saved. Zweitens, ich bin errettet. But I am in rebellion against my heavenly father. Aber ich lebe in Rebellion gegen meinen Vater im Himmel. As his child. Als Kind. And I am angry at everybody. Und ich bin gegen jeden wütend. Even though I believe that God has forgiven me all of my sin. Obwohl ich glaube, dass Gott mir alle meine Sünde vergeben hat. And you know what happens to us? Und wisst ihr, was dann mit uns passiert? We end up in a prison. Wir enden in einem Gefängnis. We end up all alone. Am Ende sind wir dann ganz allein. Because John chapter 12. Johannes Kapitel 12 says, unless a corn of wheat falls to the ground and dies, sagt er, wenn das Weizenkorn nicht auf die Erde fällt und stirbt, it abides alone. Dann bleibt es allein. In verse 24. Vers 24. And so we're all alone, und so sind wir ganz allein, we're such an angry person, weil wir so eine wütende Person sind. Nobody wants to be around us. Und keiner will um uns herum sein. And in Jeremiah chapter 2, und in Jeremia Kapitel 2 it says, I believe it's verse 18, und ich glaube, es ist Vers 18, that your sin will punish you. Da steht, dass deine Sünde dich bestrafen wird. God doesn't have to do anything. Gott muss gar nichts dazu tun. Your anger is producing a prison for you. Dein Zorn erzeugt ein Gefängnis für dich. And God allows it to happen. Und Gott lässt das zu. People don't want to be around you. Leute wollen nicht mehr in deiner Nähe sein. Angry person. Weil du so eine wütende Person bist. And then you become more angry because nobody wants to be around you. Und dann wirst du noch wütender, weil keiner mit dir sein möchte. And every season that follows the next season is more anger. Und jeder Lebensabschnitt, der auf den nächsten folgt, wird immer zorniger und wütender. And the Holy Spirit is convicting me. Und der Heilige Geist überzeugt mich. And I keep repenting of being angry with the people that are right around me. Und ich tue immer wieder Buße, dass ich mit den Leuten ärgerlich bin, die um mich herum sind. I forgive them. Okay, ich vergebe ihnen. Wait a minute. Go back to the root. Moment, geh doch einfach zurück zur Wurzel. This is just the fruit. Das ist ja nur die Frucht. Go back a few seasons. Geh ein paar Jahre zurück. Because it's never gonna stop. Weil das wird nie aufhören. We gotta have closure on issues. Es müssen Dinge einfach abgeschlossen werden. I mean, I've heard this so many times. Und ich habe das schon so oft gehört. Do you know what my father did to me? Weißt du, was mein Vater mir angetan hat? Hey, I had the same thing in my family. Hey, ich habe das Gleiche in meiner Familie erlebt. Same thing. Genau das Gleiche. And when I got saved, und als ich errettet wurde, I realized that everything that had happened in my family, wurde mir klar, dass alles, was in meiner Familie passiert ist, was actually the very thing that brought me to Christ. Die Dinge waren, die mich letztendlich zu Christus gebracht so haben. The devil meant it for evil, also der Teufel meinte es zum Bösen and maybe even certain people, und vielleicht auch manche Menschen, but God meant it for good. Aber Gott hat es zum Guten then gemeint. You can look back at those seasons of your life, und dann kann man zurückblicken in die vergangenen Jahre deines Lebens und sagen, ich wäre nicht hier mit Gott, wenn mir das damals nicht passiert wäre. Joseph could look back on his life, und so konnte der Josef auch auf sein Leben zurückblicken, in Egypt, als er in Ägypten war, he could look back at how his brothers sold him into slavery, konnte er zurückblicken und sich daran erinnern, wie seine Brüder ihn in die Sklaverei verkauft hatten. They sold him. Ich meine, die haben ihn verkauft. First they wanted to kill him. Zuerst wollten sie ihn umbringen. And they found this caravan going to Egypt and they sold und dann him. Haben sie diese Karawane entdeckt, die nach Ägypten zog, haben ihn dann verkauft. You know, some 16-year-old kid. Also einen 16-jährigen Burschen. And the scripture says he was screaming. Und die Schrift sagt, dass er schrie. He was horrified. Er war also wirklich in Terror. And he was screaming to such a degree, und er hat so laut geschrien, that later on, dass später, when his brothers were before him as he was Pharaoh, als seine Brüder also vor ihm standen, wie er dann Pharao war, and Joseph recognized them, und der Josef sie erkannt hat, and then Joseph put the cup in Benjamin's sack, und der Josef den goldenen Becher in den Sack von Benjamin hineingeben ließ. And then they got caught, und sie dann erwischt wurden and they were afraid, und Angst hatten. The first thing that came to mind, das Erste, was ihnen da einfiel, God is judging us because of what we did to Joseph. Gott richtet uns wegen dem, was wir Josef angetan Don't haben. You remember how he was screaming? Könnt ihr euch noch erinnern, wie er geschrien hat? They couldn't forget it. Sie konnten das nicht vergessen. Surely Joseph couldn't forget it. Josef konnte es sicher auch nicht vergessen. I mean, you see the anger that was expressed toward Joseph? Seht ihr den Ärger, der einfach dem Josef gegenüber ausgedrückt wurde? It came right to their remembrance. Das kam sofort wieder in ihr Bewusstsein. Because they expressed displaced anger toward Joseph. Weil sie einen deplatzierten Ärger dem Josef gegenüber ausgedrückt the anger haben. Was toward their father. Der Ärger galt eigentlich ihrem Vater. Because they thought their father was playing favorites. Weil sie dachten, dass er der Liebling seines Vaters war. So they put the anger toward Joseph. Und so haben sie aber den Ärger auf Josef gerichtet. And when we do this, und wenn wir das machen, we are very conscious of what we did. Dann ist uns das auch sehr bewusst, was so wir getan haben. It can come back very easily to our remembrance. Und es kann auch sehr leicht wieder in Erinnerung gerufen werden. That we offended somebody. Erinnert werden, dass wir jemanden was Böses angetan haben. Because when you're angry at somebody, denn wenn du jemanden über jemanden ärgerlich bist und es ist eigentlich unangebracht, den Effekt, den das ausübt, ist wirklich traumatisierend. And for you to forget that, und damit du das vergessen kannst, means your heart is so hard. Müsste bedeuten, dass dein Herz so Because hart ist, unless you go back, denn wenn du nicht zurückgehst, and straighten that out, also es sei denn, du gehst zurück und bringst das wieder in Ordnung, you will never fulfill the purpose of God for your life. Wirst du den Sinn und den Zweck Gottes in deinem Leben nie erfüllen. You can't. Du kannst das gar nicht. Because you're an angry person. Weil du eine zornige Person You've bist. Not dealt with it. Du hast das nicht abgeschlossen. So Joseph looked back. Also Josef hat zurückgeschaut after Jacob died, und nachdem Jakob gestorben war, then the brothers said, again, dann haben die Brüder gesagt, und zwar wiederholt, Dad's dead. Der Vater ist jetzt tot. Now Joseph's gonna get us back. Jetzt wird uns der Josef alles heimzahlen. This is tormenting them. Und das quält sie. Because of how traumatizing it was. Weil es eben so traumatisierend war für sie. So we have to tell him now that Dad told us also to wir, tell him to wir, forgive us. Wir müssen ihm jetzt sagen, dass unser Vater Jakob uns gesagt hätte, dass er uns vergeben soll. If he can follow that. Wenn ihr dem so, folgen könnt. So they come before him. Also sie kommen jetzt oh, vor Josef. Brother Joseph. Bruder Josef, Before Dad died, bevor unser Vater gestorben ist, again, also sie lügen alle wieder, Dad told us, hat uns Vater gesagt, to remind you to forgive us. Dass wir dich daran erinnern sollen, dass du uns vergeben sollst. And he just looked at them. Und er hat sie nur angesehen. He said, you meant it for evil. Und er hat gesagt, ihr habt es zum Bösen gedacht. He was not sentimental. Ja, also er war da nicht sentimental. He said it just like it is. Er hat es genauso gesagt, wie es gemeint war. You guys meant it for evil. Ihr habt es wirklich böse gemeint mit you, mir. You focused your anger on me. Ihr habt euren ganzen Zorn auf mich gerichtet. I had nothing to do with it. Und ich hatte nichts damit zu tun. You focused your anger on me and it was evil. Ihr habt euren Zorn auf mich gerichtet und das war böse. But God Aber Gott meant it for good. Gott hat es zum Guten gemeint. Gott hat mich hierher geschickt, euch vorausgeschickt, damit dieser Segen hier entstehen kann. Vergesst das, was war. Lasst uns einfach weitergehen. Und das ist das, was Vergebung ausmacht. Wenn ich ja verstehe, wo Gott mich hingeführt hat, and all that God is doing, und all das, was Gott tut, then I can look back, dann kann ich auch zurückblicken und sagen, First of all, God has forgiven me, so I want to forgive you. Und ich kann sagen, erstens hat Gott mir vergeben und so deswegen kann ich dir auch vergeben. But secondly, I would not even have known about God's forgiveness if that didn't happen. Aber zweitens, vielleicht hätte ich gar nichts von Gottes Vergebung gewusst, wenn mir das nicht passiert wäre. So, what's the point? Also, was ist das Ganze auf den Punkt gebracht? Agree with the Holy Spirit. Stimme mit dem Heiligen Geist überein. And if you're an angry person, und wenn du eine wütende Person bist, spend some time with the Lord. Dann verbring einige Zeit mit dem Herrn. And I would imagine that every single one of us has some displaced anger somewhere. Und ich könnte mir vorstellen, dass jeder von uns irgendwo einen deplatzierten Ärger hat. Ich habe mir eine Zeit mit Gott gesucht, ich habe mir ein Stück Papier genommen, habe mir eine 48 Lebensjahre in Abschnitte zu 6 Jahren aufgeteilt. Habe also Schule, Zuhause, Nachbarschaft aufgeschrieben und mir überlegt, ist da jemand, der mich verletzt hat? Und ich habe ihm vielleicht nie vergeben. Und ich bitte, habe Gott gebeten, wenn da eine Person ist, dann zeig es mir bitte. Denn ich möchte dieses Konto abschließen. Ob sie leben oder sterben oder schon tot sind. Ich möchte mit dem Heiligen Geist übereinstimmen und ein Leben leben. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you tonight. Vater im Himmel, danke. For forgiveness. Heute Abend für die Vergebung. That you closed the account on us. Dass du die Konten über uns geschlossen hast. We are your children. Wir sind deine Kinder. When you said it's finished on the cross. Als du gesagt hast, es ist vollbracht am Kreuz. The account was closed. Dann wurde das Konto geschlossen. And Father, we thank you tonight. Und Vater, wir danken dir heute Abend. You are. Dafür, wer du bist. We pray for this country. Und wir beten für dieses Land. A lot of angry people. Für viele Menschen, die zornig sind. And we pray that your love, Lord, would sweep across. Und wir beten, dass deine Liebe hier wirklich durchweht. Into the hospitals, in die Krankenhäuser. Into the taxis, und in die Taxis. Into the prisons, in die Gefängnisse. And schools, und die Schulen. And the workplace, und auch jede Arbeitsstelle. And into the home. Und in die Heime. We thank you. Wir danken dir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.